Da geht es nicht darum, ob jetzt eventuell ein linker Ministerpräsident wird. Also die Sache, die Linken haben über Jahrzehnte den Beweis angegeben, dass sie sich zunehmend demokratisiert haben. Der Ramelow ist ein seriöser deutscher Zeitgenosse. Ja, deswegen soll die CDU nicht so heuchlerisch dämlich tun, als hätte sie die Moral mit Löffeln gefressen und der sei kein möglicher Kandidat für einen Ministerpräsidentenposten. In der CDU gibt es mehr Nazis als einem das liebt, nach wie vor. Ja, die brauchen nicht zu jammern, die linke Partei wäre eine Nachfolgepartei der SED. Die Linken haben nachweislich den Beweis angegeben über Jahre hinweg, dass sie demokratisches Potenzial haben und dass sie gelernt haben aus der Geschichte. Danke, Antifa. Davon kann bei den Rechten aber gar keine Rede sein. Hier geht es nicht darum, eventuell zu verhindern, dass ein Vertreter einer Linkspartei im Ministerpräsident geht, sondern hier geht es darum, dass die bürgerlich etablierten Parteien endlich verblüfft werden, Reife zeigen und sich zusammen solidarisieren. Linke, CDU, SPD, FDP, Grüne und alles, was zum seriösen bürgerlichen Lager gehört, dass die sich zusammenraufen und ganz klar ein Signal setzen, wir wollen diesen rechten, braunen Dreck hier in unserem Staat nicht haben. Ja, anders kann man das nicht bezeichnen. Ja, wenn ein AfD-Politiker den Holocaust im Maßnahmen der Verzichtung der Menschen in dem dritten Deutschen Reich als Vorgeschichte bezeichnet und dass man dabei ist, den Holocaust zu leugnen, ja, das sind historische Fakten, dass da allein 6 Millionen Juden getötet worden sind. Ganz zu schweigen von den übrigen 54 Millionen Toten, die der Zweite Weltkrieg gekostet hat weltweit. Ja, das sind die Fakten. Und zu Recht steht das unter Strafe, wenn man sagt, diesen Holocaust, diese Barbarei an Massenmord habe es nicht gegeben. Und hier in diesem Staat muss jeder das Recht haben zu leben, wenn er sich an unsere Verfassung hält, egal welcher Nationalität, egal welcher Hautfarbe, Religionssprache, was auch immer. Das ist ein zivilisatorisches Kerngebot. Und damit können sich diese braune Gesinnte, zum Beispiel von AfD, zum Beispiel von Segida, kann sich damit nicht mit dem Gedanken anfreunden. Und man muss sich dafür schämen, dass es Leute gibt, die dieses Gesindel wählen. Aber die müssen schon eine eigene Meinung haben. Das hat nicht meine. Irgendwie auf den Norden. Meine Freiheit hat ihre Grenzen, mein Junge. Wenn die bestehende Gesetze zum Beispiel verletzt werden, wenn bestehende Gesetze zum Schutz der Jugend verletzt werden, wenn das persönliche Ehre von Personen beschädigt wird. Sag mal, was hast du eigentlich getrieben, um in die 9. Klasse zu kommen? Wenn dir das immer noch nicht klar ist. Das ist Gefahren pubertärster Art. Ja, das ist aber meine Meinung. Irgendwann endet die individuelle Meinung und Meinungsfreiheit und das individuelle Recht. Kollektivrecht muss vor Individualrecht gehen, sonst kann Gesellschaft nicht funktionieren. Wenn du mit der Kalaschnikow durch die Königstraße läufst und da einfach mal in die Schaufenster reinballerst, nur weil du dich danach ein bisschen lockerer fühlst, dann fällt das nicht mehr unter eigene Meinungsfreiheit. Dann ist Schluss mit lustig. Es wird langsam Zeit, also im Gymnasium der 9. Klasse, damit wir das kapiert haben. Und in Zukunft hältst du die Klappe, wenn du nicht gefragt bist. Ich fasse es nicht. Dieses dümmliche Verharmlosen von allen möglichen problematischen gesellschaftlichen Symptomen hier, das ist der erste Schritt, dass das alles aus dem Ruder läuft. Dafür ist diese gesellschaftliche Symptomatik zu ernst. Die Deutschen müssen verdammt aufpassen, dass die Gesellschaft nicht aus dem Ruder läuft. Sie sind an einer historisch entscheidenden Stelle. Bleiben wir ein zivilisierter, kultivierter Rechtsstaat oder werden wir eine braune Suppe? Warum lachst du eigentlich? Das Problem betrifft dich auch. Hau mir raus. Ich fasse es einfach nicht. Wenn die AfD in die Regierung kommt, dann dürfen hier 90% unserer Schüler gar nicht mehr hier sitzen. Ich meine, wir werden sich in Deutschland aufhalten. Allein in unserer Schule. Da wird es aber leer auf der Königstraße. Mach euch das mal klar. Dieses Gesindel sieht das hohe Lied Deutschland über alles. Als ob die Deutschen eine Notwendigkeit wären für diesen Planeten. Ganz sicher nicht. Wir haben uns 2 Völkermorde geleistet im 20. Jahrhundert. Das ist ein einsamer Weltrekord. Um 1910 gegenüber südafrikanischen Stämmen und im Dritten Reich, die bekannte Kiste. Und unser Staat, unsere Politiker haben nicht genug Saft in den Knochen, um sich auch mal für diese Sauerei zu Beginn des Jahrhunderts zu entschuldigen. Die afrikanischen Staaten, Völkergruppen, Nama und Herero. Was Das war massiver Völkermord, den wir da betrieben haben.